Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Uncasts und ich darf euch ganz herzlich begrüßen und auch den Mo. Hallo Mo. Da du ja so wunderschön singen kannst, möchte ich auch zu einer neuen Folge vom Uncast begrüßen. Es ist die Folge 58. War das schön? Okay. Es sagte gar nichts mehr. Ich bin einigermaßen entsetzt. Na, das kann ja heiter werden. Dann würde ich mal sagen, weil wir wieder ein dicht gedrängtes Programm haben und ich den Schock jetzt erst nochmal verarbeiten muss, ja, fangen wir jetzt sofort mit dem ersten Thema an. Aber die Woche hat es ja wieder in sich gehabt. Ja. Ich habe gleich am Anfang der Woche mal was entdeckt, und zwar das Super AMOLED HD Display von Samsung. Ja, das soll jetzt tatsächlich bald verfügbar sein. Das war immer noch ein kleines Problemchen. Es hat ja geheißen, dass es Nexus, wie auch immer das heißen wird, ja, wie war das nochmal? Nexus Prime, ja, genau. Das sollte ein 720p AMOLED, Super AMOLED Display haben, und das war natürlich nicht möglich, weil es dieses Display überhaupt gar nicht gab. Und deswegen hat man das alles in den Bereich der Gerüchte verwiesen. Aber jetzt hat es Samsung offenbar rechtzeitig geschafft und hat es eben jetzt quasi gesagt, okay, hier, das ist verfügbar. Das erste, sage ich mal, HD-Ready-Display auf Super AMOLED-Basis. Und das ist schon ziemlich heftig. Ganz gute Geschichte. Und ja, was soll man dazu sagen? Schön, Samsung, schön. Wieder mal richtungsweisend, wieder mal neue Innovationen statt Klagen, ja, würde ich mal sagen. Zu denen kommen wir ja später auch. Hoffentlich können sie es überhaupt auf den Markt bringen, ne? Dass sie da auch noch irgendwelche Verbote bekommen. Ja gut, ich meine, die haben die Technologie zwar entwickelt, genauso wie sie auch die Samsung Galaxy-Geräte und Tablets entwickelt haben, aber das hat ja nicht immer was zu bedeuten. Ja. Innovation wird ja mit Klagen bestraft, und ja, wer keine Innovation macht und nur klagt, hat es anscheinend besser. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal dazu, da haben wir noch ein paar lustige Sachen dazu. Haha. Und ein gutes Krieg, Beispiel. Krieg! Es gibt ja ein wahnsinnig gutes Beispiel, warum es Google anders macht, ne? Ja. Nimm deinen nächsten Bericht, den ich hier gerade lese. Ja. Google macht es genau umgekehrt. Google bleibt fair, egal was passiert. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt noch schade sogar. Muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile habe ich wirklich die Schnauze voll. Ich möchte, dass Google jetzt mit aller Macht zurückschlägt. Und zwar voll. Mir egal. Ja, also das, weil wenn die das nicht bald machen, dann ja, kriegen sie nur Nachteile dadurch. Ne? bin ich zu gemein, ja, ich bin zu böse. Du bist böse? Okay. Ich bin böse. Dann sei böse. Also ich finde, Google beweist hier schlicht und einfach damit, dass die diese ganzen Streitigkeiten eigentlich für lächerlich halten. Das sieht man genau an diesem Artikel. Und jetzt darfst du loslegen, dann hören die Leute auch, um was es geht. Ja, und zwar ist es, also PhotoWine, so heißt die App, ja, die Google jetzt herausbringt. Das ist eine super tolle Bildbearbeitungssoftware mit vielen Funktionen. Nicht, dass es da schon etliche Android-Applikationen gibt, die das können, vielleicht sogar noch besser können, das müssten wir mal ausprobieren. Aber diese Fotomanipulationssoftware PhotoWine ist wirklich sehr, sehr schön gelungen. Und das Ganze gibt es auf iOS. Also das heißt, Google bringt jetzt zuerst mal die iOS-Version raus, die Android-Version kommt später. Und das zeigt eigentlich auch, ich meine, gut, es könnte natürlich sein, dass es bewusst so gemacht wurde. Aber das ist ja auch das, was Wettbewerbsschützer anscheinend auch wollen. So. Google zeigt, dass sie kein System benachteiligen, nur weil ein anderes ihr eigenes ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich, also würde ich auch ehrlich gesagt nicht machen. Wenn ich ein System anbieten würde wie Android, würde ich natürlich gucken, dass meine Software auf Android zuerst herauskommt, beziehungsweise nur auf Android herauskommt. Aber Google ist eben wesentlich fairer, als ich es wäre. Und die bringen dann, die haben kein Problem damit, auch zuerst mal eine iOS-Version rauszubringen, und dann die Android-Version. Also, ja, ich glaube, da braucht man nichts mehr zuzufügen, oder? Nee. Na, ich meine, Absolut nicht. mir ist schon ein bisschen das Gesicht heruntergefallen, weil ich hätte diese schöne Fotobearbeitungssoftware auch gerne mal ausprobiert, aber okay, das ist fair, das ist Google. Das haben die auch schon mal gezeigt im Desktop-Bereich mit dem Google Desktop. Weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst. Gibt es überhaupt noch Google Desktop für Windows? Ja, Ja, gibt es. gibt's noch. Also, da war das jedenfalls ein ganzes, ganze, ganze Zeit lang so. Über ein halbes Jahr habe ich das verfolgt. Da konnte man, also Funktionen, die man aus dem Desktop, aus dieser Desktop-Erweiterung heraus aufgerufen hat und im Browser geöffnet wurde, das ging nur mit dem Firefox. Aber nicht mit dem eigenen Chrome-Browser. Das muss man mal vorstellen. Aber auch da hat Google gezeigt, okay, Chrome ist unser Browser, aber wir haben kein Problem damit, erstmal auch nur andere Browser zu unterstützen. Ja. Also deswegen wird sich zeigen, mit diesem ganzen, mit dem Kauf von Motorola hat ja auch Apple bzw. Andrew Rubin gesagt, nein, Larry Page hat es gesagt, der CEO von Google, dass sie für die Nexus-Reihe jetzt nicht automatisch Motorola als das neue Nexus-Telefon oder Handy dann eben rausbringen, sondern Motorola, also die gekaufte Sparte, praktisch die eigene Sparte, muss sich genauso bewerben für ein Nexus Phone zu bauen, wie alle anderen, wie HTC, wie Samsung, LG und so weiter, müssen sich ganz genauso bewerben, werden nicht bevorzugt. Dann werden wir mal sehen, ob das auch dann letztendlich tatsächlich so umgesetzt wird. Ja. Muss, weil man darf ja nicht vergessen, wie breit inzwischen Android gefächert ist, bei wie vielen Herstellern. Wenn die das machen würden, dann würden sich ja alle insgesamt extremst benachteiligt fühlen und nicht nur fühlen, sondern sie wären auch Ja. extremst benachteiligt und das geht gar nicht. Aber das ist auch nicht die Philosophie von Google. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel das Übernächste, also das Nächste kann es nicht sein, das Nächste ist schon längst beschlossene Sache, von wem das kommt. Aber was ist, wenn jetzt das übernächste Nexus eben von Motorola kommen wird, weil das eben das Beste ist? Dann würden doch alle sagen, ja klar, wir haben es ja gleich gesagt, Nexus ist jetzt Motorola, ja? Und also im Prinzip ist doch Motorola dann beim nächsten Mal benachteiligt, weil die können doch das nächste Mal gar nicht für das nächste Nexus S, können die doch gar nicht Motorola nehmen, schon würden alle sagen, ja hier, Google bevorteilt Motorola. Ja, ich weiß nicht, ob das so einfach so hinzustellen ist. Naja. Also, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit dazu. Jetzt kommt ja erstmal das Nexus Prime und dann wird noch ein Jahr mal wieder ins Land ziehen und dann werden wir mal schauen, was da passiert. Ja, ganz genau. Wollen wir mal gucken, was passiert. Und es wird sicherlich viel passieren. Hier. Weil, ja. Also, Samsung Galaxy Tab 10.1 darf wieder verkauft werden außerhalb Deutschlands. Ja, man ist zu der Überzeugung gekommen, dass ein einzelnes deutsches Gericht irgendwo in Absurdistan bei uns, ja, dass das nicht entscheiden darf, dass das Gerät EU-weit nicht verkauft werden darf. Deswegen darf es überall wieder verkauft werden, außer in Deutschland. Und das betrifft auch nur Samsung an die Händler. Das Samsung Galaxy Tab gibt es also fast überall zu kaufen. Ich habe es im Saturn gesehen, es gibt es im Mediamarkt zu kaufen. Das hat die Mediamarkt-Konzernleitung auch direkt in der Presse auch bekannt gegeben. Und es sind auch noch Stückzahlen vorhanden. Das heißt, wer es haben will, Elektronikmarktkette der Wahl. Gibt auch noch andere, die das haben und kleinere Händler. Also alle, auch glaube ich, bei Amazon gibt es auch noch welche, wenn ich das richtig weiß. Alle Zumindest mal die dürfen es erste verkaufen. Lieferung steht zur Verfügung und Genau. man muss im Moment keine Angst haben, weil die Firmen haben sich alle gut eingedeckt. Genau, also wer Apple der Stinkefinger zeigen will, Galaxy Tabs gibt es zu kaufen. 10 Gut. Bei Vodafone kann man jetzt über die Rechnung zahlen. Endlich, das, was wir schon gesagt haben. Du warst, glaube ich, ein bisschen skeptisch oder darüber. Aber ich finde es ganz, ganz gut, dass man jetzt bei Vodafone über die Mobilfunkrechnung zahlen kann. Ich muss es übrigens noch ausprobieren an meinem Tab, ob das funktioniert. auch über einen Provider oder nur über Vodafone direkt. Ich befürchte fast, es wird nur Vodafone direkt sein und deren Vertriebspartner. Und ja, also es ist aber schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil der Hauptgrund, warum die Leute keine App kaufen, liegt darin, dass sie es nicht können. Weil eben in Deutschland, willkommen in der Entwicklungsphase, ja, die Leute noch keine Kreditkarten haben. Und deswegen ist das eben quasi nur möglich über die Rechnung, weil Google Checkout ist ja auch nur mit Kreditkarte möglich. Ja, Google als US-Unternehmen hat da wahrscheinlich gar nicht so weit gedacht, dass es noch Länder gibt, wo die Kreditkarte nicht eingesetzt wird. Ja, gut. Also vielleicht noch mal, um zurückzugreifen auf das Thema Vodafone und mit Rechnung zahlen. Ja. Du hast mich da vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Den einzigsten Punkt, wo ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, auch dahingehend, weil man nicht wusste, wie die Sache überhaupt aussieht, ist das In-App-Billing. Dass man halt zu schnell auf Knopfdruck einfach was kaufen kann, was man vielleicht gar nicht wollte. Darum ging es mir. Na gut, da hatte ich ja, glaube ich, auch gesagt damals, da gibt es ja keinen Unterschied, ob man jetzt ein Kreditkartenkonto eingerichtet hat oder eben nicht. Ne? Weil, ob jetzt das von der Kreditkarte abgebucht wird oder von der Telefonrechnung, spielt ja im Endeffekt keine Rolle. Es ist ja nur wichtig, dass die Leute, die keine Kreditkarte haben, zumindest mal die Möglichkeit haben, was zu kaufen. Wow. Ja, Motorola, DeFi Plus ist jetzt angekündigt worden. Was haben wir gestern sage ich, bei der letzten Sendung noch gesagt? Ja, Ha? neues Outdoor-Handy von Samsung war da gewesen, ne? Genau, richtig. Und da hab ich gesagt, Mensch, warum gibt es dann kein vernünftiges Outdoor-Handy, bei dem wenigstens die Leistung stimmt? Ja? Und also die Rechenleistung. Und in der Tat, das Motorola DeFi hat dann jetzt wenigstens 1 Gigahertz Leistung, was immer das auch dann letztendlich heißt. Aber das ist schon mal positiv, weil bisher war es ja so, dass diese Outdoor-Handys unter 1 Gigahertz ha hatten. Und das ist natürlich dann nicht mehr zu vertreten, finde ich heutzutage. Absolut nicht im Zeitalter von Dual-Core-Prozessoren und so. Ja, und deswegen war es dann auch jetzt höchste Eisenbahn, ja. Aber das DeFi Plus ist ja auch erstmal angekündigt, das heißt, bis es rauskommt, ach, wird das mit dem 1 Gigahertz vielleicht sogar auch schon wieder viel zu wenig sein. Ist ja, wie gesagt, eigentlich jetzt schon überholt. Und, naja. Also es ist ein leidiges Thema mit den Auto-Handys. Mo hat ja schon gesagt, dass eben das möglicherweise damit zu tun hat, dass die Leistung oder quasi Akkuleistung da zu schnell nachlassen würde, wenn man eben jetzt schnellere Geräte hätte. Und bei einem Outdoor-Gerät ist halt auch die Zeit, die das Gerät in Funktion bleibt, durchaus wichtig, weil ja, Outdoor, ne, heißt halt, man hat nicht unbedingt eine Verbindung da dabei. Also, naja, ja, so, jetzt muss ich hier mal noch das hier noch mal das starten. Hier den Hangout starten noch kurz, damit es wieder funktioniert. So, jetzt klappt es Ah, wieder. okay, haben wir die Bandbreite wieder ein bisschen zu stark ausgelastet? Ja, ich muss sagen, bei mir war das eigentlich soweit klar bis eben und dann ist er abgerauscht. Naja, egal. Sorry, Leute. Der typische Ausfall. Tja, das kommt halt davon. Ich habe immer noch keinen neuen Router. Das wird sich aber demnächst geben. Ja. Tja. Vielleicht müssen wir doch irgendwann mal Werbebanner schalten, ne? Damit ich mal fürs Equipment Kohle zusammenkriege. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gut, gut. Ich habe eine kleine Info. Und zwar in Google Plus gab es einen Post von einem Kollegen, der hier zuschaut, live. Und den wollte ich jetzt gerade mal so ein bisschen aufklären. Er schrieb, es wäre so ganz, ganz toll, dass wir über Google Plus eine Live-Sendung machen. Ja. Da möchte ich vielleicht mal darauf hinweisen, dass die Sendung selbst nicht über Google läuft, sondern die Sendung wird über Ustream gecastet. Ich habe mir auch schon überlegt, also gut, Ustream muss natürlich sein, ne? Ganz klar. Weil dort kann das auch gespeichert werden danach. Das heißt, das Video ist danach noch zu sehen, was ja bei dem Google Hangout nicht so ist. Ja. Das heißt, wenn wir den Google Hangout aufhören, ist es weg. Ja, da wird nichts aufgezeichnet. Wir wollten ja mal so eine Call-In-Sendung machen über Hangout. Allerdings, es gibt keinerlei Moderationsfunktion über dieses Google Hangout. Das heißt, eine gesteuerte Sendung wäre nicht möglich, weil es würde ein riesen Durcheinandergeplapper geben. Genau, richtig, weil man kann nämlich niemand muten, ja. Das haben wir festgestellt, ja. Es gibt da so einen Mute-Button, aber wie war das nochmal? Muss man das anklicken. Ja, man kann sich selbst wieder aktivieren. Man kann sich selbst wieder aktivieren. Und okay, also ich meine, das ist klar, dass man dann, da müsste man mal ein Special machen, also total unmoderiert praktisch, ja. Das Chaos walten lassen. Ja, vielleicht wird daraus was Vernünftiges. Können wir mal vielleicht in Angriff nehmen, aber für einen regulären Uncast ist es, glaube ich, nicht geeignet. Ja. Und zwar war das Steve Kai, wo das gesagt hat, ja. Mit dem E-Plus. Danke, dass du zuschaust. Finde ich ganz, ganz toll. Ja. Aber wie gesagt, der Stream läuft über Ustream. Mhm. Hangout, vielleicht gibt es irgendwann eine verbesserte Version, in der man ein bisschen Moderationsfunktion mit drin hat und dann machen wir es darüber. Das wäre super. Das wäre sehr schön, ja. So, gut, weiter. Und die Gamescom war da. Und dreimal darfst du raten, wer dort war. Dreimal darfst du raten, auf der Gamescom war. Ich. Android. Aber guck mal, ich hab hier... Ach, ich du hab, warst. Ja, ich war da. Oh, ich habe hier sogar ein Rift-Mauspad abgestaubt hier, ja. Rift Mousepad und die Mütze, die ich anhabe, von End of Nations, unglaublich, ja. Unglaublich. Und du hast alle Stände besucht, also von Battlefield bis zu sämtlichen Android-Ständen auch? Ja, ich habe alles besucht. Ich bin da erschreckend effektiv, wenn es um sowas geht. Allerdings bin ich nicht überall hineingegangen, weil, also zum Beispiel bei Blizzard war ich noch nie drin, weil immer wenn ich hinkomme, ja, 20 Minuten nach der Öffnung von der Messe, manchmal, ich war sogar schon mal 5 Minuten nach Öffnung, also 10.05 Uhr war ich am Blizzard-Stand und dort waren die Leute bereits schon wieder zu dem Punkt gestanden, zu dem berühmten Blizzard-Punkt, wo steht, ab hier bitte nicht mehr anstellen, Wartezeit 4 Stunden. Und da gehe ich natürlich nicht rein, ist ganz klar. Das ist auch doof dann. Also, ich würde mich noch nicht mal 4 Stunden anstellen, wenn ich dort eine komplette... Ausgabe von World of Warcraft komplett mit allen Erweiterungen kostenlos bekommen wird. Noch nicht mal dann würde ich mich 4 Stunden anstellen. Ja. Also ich habe ein YouTube-Video gesehen vom Stand EA, DICE, ja, Battlefield 3. Genau. Das hat für sich gesprochen. Also innerhalb, die haben die Türen aufgemacht und innerhalb von Sekunden war alles voll. Genau. Battlefield 3 war auch eins, ein riesen Ding dort. Also vor der Gamescom war ein gesamtes Gebäude so mit Graffiti, Graffiti kann man ja nicht sagen, also bemalt mit Battlefield 3 Werbung. Ein komplettes Gebäude, die Wände. Ja, draußen. Das ist Wahnsinn. Konnte man von der Stadtautobahn aus sehr, sehr gut sehen. Und es war faszinierend. Also echt irre, was da los war. Und natürlich, klar, Android war dort auch vertreten. Allerdings, ich sag's gleich mal vorneweg, also NTV hat geschrieben, Mobile Apps, ja, Smartphone Apps bringen Konsolenspiele in Bedrängnis. Gelächter, sage ich da. Ich weiß gar nicht, wo die das herhaben. Die haben dann bestimmt irgendwie nur so eine DPA-Meldung gedruckt oder so oder weitergegeben. Überhaupt nicht. Also da, dort war mal eine App und dort war mal eine App, also vielleicht im Verhältnis 1 zu 10, ja, ach nein, 1 zu 100, ja, würde ich nur sagen, auf 100 Konsolenspiele kam eine App, kann man vergessen, ja, also es war überhaupt, die waren fast gar nicht präsent, ja, weder iPhone noch Android hat da nennenswert was reißen können, allerdings ein Stand war dann dort, beziehungsweise zwei Stände eigentlich. Einmal, lass mich raten. Xperia Play. Genau, richtig. Also Sony Ericsson war dort mit einem relativ großen Stand und LG war dort mit einem relativ großen Stand und beide hatten auch Aktionen. Ja, es war also einiges zu sehen. Beim Xperia Play konnte man da richtig ahnen, dass, also das passt da richtig gut auf die Gamescom, ja, weil es eigentlich, ja, fast sowas ist. Also so, wenn man das alles so gesehen hat, ja, wie das dort abging. Und wenn man das verglichen hat mit der PSP bei Sony, die Leute, die dort gespielt haben, ja, und beim Xperia Play von Sony Ericsson nebendran, wenn man das so verglichen hat, war klar, das ist eigentlich nur PSP mit Android. Ja. Ja. Die Zielgruppe haargenau identisch, ja, die, also zumindest die Leute, die da gespielt haben, haargenau identisch. Und auch die Spiele haben ähnlich ausgesehen, ja, das ganze Gehabe, die Handhabung, das war alles schon ziemlich ähnlich. Und bei LG, die haben natürlich dann auch einiges gezeigt und hatten so eine Aktion, wo man spielen konnte, um irgendwas zu gewinnen, aber ja, das war mir dann etwas zu langwierig, bin ich auch nicht so gespannt. Ja gut, ich denke mal, das ist genauso wie umgekehrt, auf einer Mobilfunkmesse stehen die Spiele ja auch nicht unbedingt so im Vordergrund. Und ja, genau. Genauso ist es hier. Ich meine, das ist eine Spielemesse und Android ist zwar in dem Bereich mit am Kommen, aber das ist noch lange kein Hauptthema. Auf jeden Fall. Nur, dass halt eben jetzt so Sender wie NTV dann auf einmal auf den Webseiten schreiben, ja, verdrängt die Konsolenspiele. Also da darf ich ja mal getrost ein paar Mal lachen. Ja, da ist überhaupt nichts zu sehen gewesen. Im Gegenteil, ich war überrascht, wie wenig Smartphone-Apps, also Spiele dort zu sehen waren, ja, und das zeigt eigentlich eins, dass die Gamer immer noch, die richtigen Gamer eben keinerlei Schwerpunkte haben auf Smartphones, sondern auf richtige Zockermaschinen. Das hat man nämlich gesehen in der PC-Halle, wo wieder mal mit flüssigem Stickstoff gekühlte Prozessoren und Grafikkarten eingesetzt wurden, um auch das letzte Minimum an Power rauszuholen für Spiele. Das war mal wieder sehr, sehr interessant. Ja, tolle Geschichte, nur sehr, sehr teuer. Deswegen ja. Auf Konsolenspielen. Ja, vor allem darfst du keinen Wutanfall bekommen, wenn das Ding nämlich kurz und klein klopft und da flüssiges Stickstoff geht dir auf die Hand, dann hast du aber gelitten, du, das sag ich dir. Tja, also die Gamescom hat auf jeden Fall wieder, war wieder sehr, sehr cool dort. Es war sehr, sehr cool und es ist aber noch nicht jetzt, also Android ist noch nicht so in dem Dings ankommen, auch nicht iOS, wo man sagen kann, dass es irgendwie maßgeblich auf der Gamescom irgendwie vertreten wäre. Aber immerhin, Android war vertreten eben mit Sony Ericsson und LG. Ja, genau. Also, wir haben ja von Xperia Play gesprochen, da hast du ja auch noch ein Thema aufgeschnappt. Zum Thema Android und Spielen? Nee, zum Xperia Play. Ja, meine ich ja. Ja. Android, Xperia Play, Spielen. Ha. Du weißt ja, ich bin ein Freund von Minecraft. Mhm. Da, ich nehme an, darauf spielst du jetzt an. Ja, ja, genau, das meine ich. Da war Stinkes dabei. Also, es gibt erstmal eine kleine positive und dann auch eine kleine schlechte Nachricht. Ja, eine große positive schlechte Nachricht ist, Minecraft gibt es jetzt seit 16.8. in der Version, allerdings only für das Xperia Play. Mhm. Und leider ist diese Version gegenüber der PC-Version erheblich abgespeckt. Mhm. Also man hat keine Tag-Nacht-Sequenzen. Eigentlich ist es eher vergleichbar. Es gibt ja zwei Minecraft-Versionen. Es gibt ja einmal die Minecraft-Beta, wo man richtig spielen, bauen und basteln kann. Und dann gibt es noch so eine Minecraft Basic Version. Ich weiß jetzt gar nicht, will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bezeichnung nochmal war. Wo man eigentlich nur bauen kann. Ja. Und letztendlich ist es die zweite Variante, also diese Minecraft-Bau-Variante. Und das auch noch in einer ganz, ganz frühen Alpha-Version. Also viele Dinge gibt es noch nicht, sowas wie Türen und. Das fehlt alles noch. Also man kann ein bisschen basteln, die Steuerung ist sehr böse. Also für jemand, der Maus und Tastatur gewohnt ist, ist es erstmal eine Horrorumstellung. Das ist ein absoluter Albtraum, weil die Präzision lässt auch zu wünschen übrig. Also man drückt mit dem Steuerkreuz und er macht dann gleich einen riesen Satz und. Aber fair bleiben muss man, es ist eine Alpha-Version. Was ich allerdings nicht verstehe, dass man dann für so eine frühe Alpha-Version, die eigentlich noch weit weg von wirklich gutem Funktionieren ist, 5 Euro zu verlangen. Da hätte man sagen können, die Alpha gibt man vielleicht erstmal so raus, bis eine erste oder eine verbesserte Beta oder vielleicht sogar schon eine Release-Version da wäre. Was ich total schade finde, wo mir auch der Kragen ein bisschen geplatzt ist, ja, ist, dass das Minecraft momentan exklusiv für Xperia Play ist. Ja, wobei das soll sich bis zum Ende des Jahres ändern. Ja, aber trotzdem, was denkt sich der Entwickler dabei? Ja, ich meine, da muss ja schon viel Kohle bekommen haben von Sony Ericsson, dass das so ein Mist macht. Ja. Eine Android-App nur auf dem Gerät zur Verfügung zu stellen, das gerade ein paar tausend Mal verkauft wurde. Das ist ja wohl lachhaft. Und es ist in der Tat so, dass im Market, auch wenn man das probiert, auch abgefragt wird. Und wenn man kein Xperia Play hat, kann man das nicht installieren. Und also ich bin einigermaßen sauer deswegen. Und ist für mich deswegen natürlich auch Minecraft noch kein Thema auf dem. Also ich sag dir ganz ehrlich, auch als Minecraft-Gamer, für diese Version, diese nicht funktionierende absolute Alpha-Version, gebe ich auch kein Geld aus. Also das ist eine Unverschämtheit. Ich will keine Furz-Alpha-Blöckchenspielmaschine, sondern ich möchte ein Minecraft. Und dafür bin ich, für ein echtes Minecraft, bin ich auch bereit, sogar mehr auszugeben. Ja. Aber nicht für das. Du wirst, das ist eine Unverschämtheit. Du wärst bereit, selbst wenn es auf deinem Handy laufen würde. Ja, angenommen, es würde laufen und es wäre eine Version, die zumindest zum größten Teil vergleichbar mit der Minecraft Beta PC-Version wäre, dann würde ich dafür Geld ausgeben. Mhm. Kein Thema. Solange es nicht übertrieben ist, ich würde dafür keine 50 Euro bezahlen, aber so 10, 15 Euro wären da kein Thema. Für eine funktionierende, gute Version, wohl bemerkt. Ja. Ja, lass das mal nicht Sony Ericsson hören, beziehungsweise den Entwickler, schon macht er noch 15 Euro und es gibt es trotzdem noch nicht für Sensation, sondern nur für Xperia Play. Also das ist eine Unverschämtheit und aber trotzdem für die Leute, die wahnsinnig die ganze Zeit drauf gewartet haben, ist es die große Freude vielleicht. Wenn einer Xperia Play hat, soll er sich vielleicht mal zulegen und kann uns dann einen oder anderen privaten Bericht vielleicht noch zusenden. Ja, genau. Ja. Genau. Und was noch? Ja, und du warst vorhin, glaube ich, wir waren doch bei Motorola Defy. Hattest du da nicht vergessen die Hardware? Doch, das habe ich schon gemacht, aber die Verbindung ist ja abgebrochen. Ich hab's aber trotzdem runtergeleiert. Ach so, okay. Also genau. Für die also, Leute, die genau. Bekommen haben, bei der entsprechenden Offline-Audio-Version wird's drin sein. Genau, richtig. Ja. Du hast noch weitere Themen. Oh, ich habe jede Menge Themen. Cool. Und zwar Freunde des Optimus Speed. Das haben ja viele am Anfang gekauft, weil das erste Dual-Core-Handy war. Ich hätte es ja auch beinahe gekauft, wenn du dich erinnerst. Ja. Es gab massive Probleme am Anfang mit Abstürzen, Neuboot und. Viele haben die Probleme auch immer noch. Und LG hat die ganze Zeit warten lassen endlich auf ein Update, weil es wurde ja ausgeliefert mit Android 2.2 mit Freude. Und es wurde ganz, ganz groß Gingerbread versprochen. Und auf dieses Versprechen haben jetzt lang die Leute gewartet. Und jetzt scheint es wohl Wahrheit zu werden, weil die ersten Versionen sind jetzt bei den Providern angekommen. Und es wird wohl demnächst ein Over-the-Air-Update geben. Mhm. Also für die Leute, die ein LG Optimus Speed haben, die werden sich darüber freuen. Die kriegen 2.3. 2.34. Ganz wichtig. Okay. Da gibt es ja ein, zwei, drei Funktionen, die doch recht wichtig sind, wie zum Beispiel Videotelefonie über Google Talk. Na, Videochat, wieso sage ich eigentlich Videotelefonie? Ja, das zum Thema Optimus Speed. Also ihr könnt euch freuen, da kommt was. Dann habe Gut. ich, Ja, bitte. wenn ich da aber schon dabei bin mit Google Voice und Google Talk, da habe ich für die Leute, die noch nicht rumprobiert haben, ist nur eine kleine Message. Ich hatte nämlich den Monat ein paar Sachen auf meiner Rechnung, wo ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wo kommt der Quatsch eigentlich her? Warum zahle ich eigentlich Geld für SMS in die USA? Hab das mal nachvollzogen und ich hatte ja das letzte Mal berichtet, dass ich versucht habe, Google Voice einzurichten. Da ich ja jetzt telefonieren kann über den Browser. Diese Einrichtung mit Google Voice hat ja nicht funktioniert. Und ist klar, dass es nicht funktioniert, weil die Authentifizierung von Google Voice geht nämlich über SMS. Und da mein Anbieter kein US-Anbieter ist, hat es nicht funktioniert. Und der hat mir so locker 6-mal eine SMS in die USA rübergebrettert. Und das sind halt ein paar Euro zusammengekommen. Gut, das war jetzt nicht viel, das waren 2 Euro noch was insgesamt. Aber dennoch bin ich so erschrocken, wo kommt denn auf einmal diese SMS her? Also solltet ihr eine SMS senden an eine 17605er Nummer, dann ist es Google Voice. Nur, dass einer nicht lange, lange sucht, so wie ich das getan habe. So nach dem Motto, ich muss aufpassen, was weiß ich, was da gerade passiert ist. Also es war nichts Schlimmes passiert. Die Authentifizierung von Google Voice geht über SMS und das halt eben in die USA. Okay, gut zu wissen. Aber im Gegenzug, sage ich mal, ich bin immer wieder erfreut über die Philosophie und über die Politik von Google. Muss auch jetzt noch dazu erwähnen, so nebenbei, du hast es erst letzt mitbekommen, ich habe mir das Audiobook zugelegt. Ja. Indem es um Google geht, ja. Ja, genau. Und ich muss dazu sagen, also es ist wirklich hochinteressant. Man kann wirklich von Anfang bis heute nachvollziehen, dass Google ein sehr benutzerfreundliches Unternehmen ist und eigentlich immer auf der Seite der Kunden steht. Ich glaube, wir loben zu sehr Google. Nee, es ist Fakt. Dann sollen die Leute sich einfach mal dieses Buch durchlesen oder meinetwegen auch das Audiobook hören. Man kann sich dann sein Bild machen. Natürlich gibt es auch Phasen, wo man denkt, aber im Gro ist es tatsächlich so, dass sie auf der Seite der Benutzer stehen. Und das finde ich sehr interessant. Auch auf der Seite der Mitarbeiter, weil Rubin zum Beispiel, unser ja, Freund, Chef Andy Rubin, Mit dem du ständig essen gehst, ja. mit dem ich ständig gerne essen gehen wollte, ja, der ist hingegangen, hat seine Erlöse, also seine Bonis, die er bekommen hat, das sind ja mehrere Millionen, hat auf seine Mitarbeiter aufgeteilt. Sagt, Leute, ihr habt hier einen super Dienst geleistet, ich möchte, dass ihr teilhabt davon und ja, verteilt das. Also welcher Chef geht hin, nennen wir einen, außer ihm jetzt, ja, und sagt, ich habe hier meine Boni, ich verteile es mal wirklich an meine Mitarbeiter, weil die toll sind. Und er macht auch mit seinen Kollegen, ich sag mal absichtlich Kollegen, auch ab und zu mal eine richtig schöne große Party. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, wer Andy Rubin als Chef hat, der hat's gut. Wobei, Ja, er hat gute sich. Arbeit leistet, denke ich. Also ich Ja. denke schon, dass es nicht, dass die Mitarbeiter die Loser sind, die wird er wahrscheinlich nicht einladen. Nee, also ich glaube auch, also das dürfte wohl für das gesamte Google-Unternehmen zählen. Die Mitarbeiter, die müssen dort schon einiges leisten und die müssen top sein. Ja. Aber dafür kriegen sie es dann auch entsprechend entlohnt und nicht wie bei anderen Firmen dann mit einem cholerischen Chef, der einem dann auch zusammenstaucht. Eben. Ja. Ja, Wenn man der durchgearbeitet nicht. hat. Ja, genau so. Ja. Jetzt sind wir wieder bei Silicon Valley oder Pirates of Silicon Valley, genau. Pirates Ja. of Silicon Wie Valley, war wer das gesehen hat, der das weiß genau, T-Shirt? von wem wir reden. Wie war das T-Shirt? Was war da drauf? 72 Stunden wach und ich liebe es oder sowas? Ja, Oder irgendwie so. 48 Stunden wach und ich liebe es? Ja, genau. Naja. Und dann auch die Dateien gelöscht aus so einem Wutanfall, so wenn der Chef reinkommt. Das ist super. Ja. Ja, Naja, also Choleriker. reden wir nicht drüber, weil wir wollen ja oder sollen ja nicht mehr so arg über einen Konkurrenten schimpfen. Nein, das machen wir ja gar nicht. Machen wir nicht. Das sind nur Realitäten. Aber okay. Ja, ganz witzig ist auch, wie es weitergeht bei unserer riesengroßen Klagepolka. Ja. Weil es gibt nämlich jetzt eine neue Instanz. Das ist interessant. Also schon wieder. Schon wieder. Nee, es ist wirklich interessant, weil man muss sich vorstellen, ein Hardware-Unternehmen verklagt ein Hardware-Unternehmen. Dann verklagt ein Hardware-Unternehmen ein Software-Unternehmen. Das Software-Unternehmen, das Hardware-Unternehmen und das Software-Unternehmen ein Software-Unternehmen. Geil. Aber jetzt wird es noch interessanter. Jetzt klagen auch die Aktionäre eines Unternehmens an das Unternehmen. Das ist die eine Seite. Und das ist auch noch nicht alles. Ja? Jetzt kommen auch noch die Benutzer, die User und klagen das gegen das Unternehmen. Also Leute, es ist jetzt mal ganz ehrlich, was ist wichtiger auf dieser Welt? Nahrung oder ein Anwalt? Anwalt. Ich glaube, ein Anwalt. Also es ist nicht mehr normal. Als allererstes mal die Koreaner. Nehmen wir mal Korea. Oh, die Koreaner. Genau. Wer sich zurückerinnern kann, gab es ja diesen kleinen Skandal bei Apple bezüglich der Speicherung von Bewegungsdaten und auch das Übermitteln von Bewegungsdaten an Apple. Ja. Das war ja ein Riesending. Und ein Koreaner hat gesagt, okay, das darf auf gar keinen Fall sein. Ich klage. Das war auch selbst, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, dass ich nichts Falsches sage, selbst ein Anwalt. Und das Ganze hat eine regelrechte Revolution losgelöst, weil daraus wurde eine Sammelklage. 27.000 iPhone-Besitzer klagen gegen Apple in Südkorea, haben eine Klage eingereicht und sollte dies erfolgreich sein, dann kann Apple an jede von diesen Personen 675 Euro Schadensersatz zahlen. Was, sind wir mal ehrlich, das ist Portokasse. Ja, das ist überschaubar. Also wir reden hier von einer Summe, die nicht so hoch ist. Aber der Schaden, oder ich sag mal, was passiert dann? Wenn diese Klage erfolgreich ist, dann kann Apple weltweit solche Klagen erwarten. Ja, sicherlich. Und dann wird's lustig und schmerzhaft. Also diese 18 Millionen Euro, die jetzt dadurch entstehen, dieser Verlust, der ist harmlos, ja, da lacht Apple. Also, da muss ich mal wieder Apple sogar verteidigen. Achtung. Das ist so Melden und Aufzeichnen von Bewegungsdaten. Also, wenn ich darum da schon höre... Nicht. Also, hier geht es ja nicht um das Für und Wider, was die Bewegungsdaten betrifft, sondern hier geht es darum, dass 27.000 iPhone-Besitzer halt eben deswegen klagen. Ja, aber dass, tut mir leid, aber... Ist, diese Klagewelle sich natürlich ausweitet. Tut mir leid, aber die sind genauso blöd, ja, wie die Firmen, die sich jetzt untereinander verklagen, ja. Das ist doch absolut bescheuert, sowas. Und da muss ich auch Apple in Schutz nehmen. Ich hoffe, dass Apple diese Klagen alle abschmettern kann, ja. Weil das wäre eine Katastrophe. Ich sage es ganz ehrlich, für die Entwicklung von neuen Technologien, auch im Smartphone-Bereich. Denn nicht nur Apple macht das, jeder macht das mit einer funktionierenden oder mit einem modernen Smartphone-System. Ja, das muss einfach gemacht werden. Es ist richtig so, dass es gemacht wird. Und da muss ich sagen, hoffentlich gewinnt Apple da gegen diese Benutzer, weil, also, tut mir leid, die paar Spacken, wenn die keine Ahnung haben, was die eigentlich tun, ja, und dann würden sie sich wundern, wenn sie auf einmal Funktionen gar nicht mehr nutzen könnten, ne? Und dann, ja, was soll ich denn jetzt mit dem Handy noch, es geht ja gar nichts mehr vernünftig, ja, weil heutzutage sind halt sehr, sehr viele Dienste, die allermeisten vernünftigen Dienste, die häufig genutzt werden, sind eben, wie sagt man, sich der Lokation bewusst, an der sich das Handy aufhält. Und das geht eben nur, wenn mindestens auf dem Handy das gespeichert wird. Normalerweise muss es auch an den Server übertragen werden, damit eben verschiedene Dienste überhaupt gemacht werden kann. Also, ja, aber du weißt, worin der Unterschied liegt hier in dem ganzen Dilemma. Das interessiert nicht. Der Unterschied liegt daran, doch, das interessiert schon. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Google. Google hat ganz klar darauf hingewiesen, wenn du das nutzen möchtest, speichern wir Daten. Ja, das hat in dem Fall Apple ja gar nicht getan. Und das ist das Problem. Und so. Das kann man so eigentlich nicht unbedingt sagen. Das wird sicherlich auch Apple nochmal dann Der geht doch in der Informationspolitik in der auch, oder? Verteidigung ausführen, denn es steht in den TOS drin, in den Geschäftsbedingungen steht das drin. Ja. Es wurde aber nicht explizit darauf hingewiesen. Google Es hat das getan. wurde nicht explizit darauf hingewiesen, aber es steht in den Vereinbarungen drin und in den allermeisten Ländern wird das reichen. Ja. Ob es in Mag Korea sein, reicht, also ich weiß ich bin auch nicht. der Meinung, man hätte vielleicht, wie jetzt bei Google auch, so eine kurze Info nochmal einblenden können, da jetzt gerade das Also. Thema Bewegungsdaten ja von vielen Leuten sehr, sehr, soll ich sagen, sensibel angesehen Ja, wird. sensibel, zu sensibel. Und auch Google hat ja auch schon Kritik deswegen einstecken müssen und auch in der Presse hieß es dann, ja, auch zusammen mit Android wieder das Spy-Phone, ja, weiß, wo du bist. Ja, hoffentlich weiß es, wo ich bin, schon könnte ich nämlich nichts machen mit dem Teil. Ja, selbst im 3G, normalen Mobilfunk, ist es notwendig, dass das Handy zumindest weiß, in welcher Funkzelle ich bin, sonst kann ich nämlich nicht telefonieren. Bäh. Ja, Ja. Google weiß demnächst sowieso noch viel, viel, viel, viel mehr. Es gibt nämlich ein neues Gerücht. Und ich würde mich freuen, wenn sich dieses Gerücht bewahrheitet, dass nämlich eben Google nicht Stopp macht mit Motorola Mobility, sondern ein Auge wirft auf T-Mobile USA. Damit hätte Oh, Google die Gerücht. Kette von Software, Hardware bis zum Mobilfunkanbieter. Ja, aber das ist ja ein Gerücht. Das ist ein Also Gerücht, richtig, ist nach wie vor ein Gerücht, vor allen ich Dingen, glaube da das ja nicht dran. T-Mobile USA ja auch gar nicht so gut dasteht. Ja, die. Also ich glaube da ist nichts dran. Ich glaube da ist nichts dran. Ja, gut, glauben wir es nicht. Ich fand es schon ziemlich interessant, weil, wie gesagt, es würde eine komplette Kette vom Entwickeln von Software bis hin halt eben zum Endverbraucher eine komplette Kette entstehen und damit wären sie ja so ziemlich einzigartig. Ja, dann hätten sie alle gegen sich, ne? Hätten sie auch noch die verschiedenen Carrier gegen sich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein kluger Schachzug wäre, weil ruckzuck, also Verizon und so hätte bestimmt kein Problem dann zu sagen, okay, dann verkaufen wir keine Android-Handys mehr. Die gibt es nur noch bei T-Mobile, fertig. Ja, zack. Ja, gut, warum auch nicht? Dann ist es Google-Rola, ne, Google-Rola Mobile. Ja, also ich glaube, das ist nichts. Außerdem hat bisher auch Google noch nie Anstalten gemacht, in den Mobilfunkmarkt einzusteigen, weil sie wissen natürlich auch, dass es ein sehr unsicheres Geschäft ist. Ich meine, guck mal an, T-Mobile ist ja keine kleine Klitsche, ja, und die haben es in den USA nicht geschafft, Fuß zu fassen. Deswegen soll das eigentlich von AT&T gekauft werden. Der Kauf ist allerdings noch so in der Schwebe, ja, weil wohl Wettbewerbsschützer da ein Problem sehen. Aber eigentlich hat ja AT&T T-Mobile kaufen wollen. Ja, oder will wahrscheinlich auch noch. Das, Ja. die wollen noch, ja. Also, Und das ist meine letzte Information. Es soll deswegen, ich glaube es Übernahme nicht. über 39 Milliarden Dollar laufen. Ja. In dem Fall. Also, wenn man sich jetzt anguckt, dass die Mobile-Sparte mit 12,5 Milliarden bei Google gelandet ist von Motorola, dann ist das natürlich ein weit, weit höherer Preis. Aber wir reden ja hier auch von einem Hardware-Netz, Ja, genau. was natürlich mit starken Kosten zusätzlich verbunden ist. Was aber vorhin, was wir vergessen haben, vor lauter hin und her in unsere Polka, wo wir es von den Koreanern hatten. Ja. Es geht ja noch weiter, es sind ja nicht nur die Koreaner, die klagen, sondern jetzt klagt ja auch noch ein Aktionär gegen Motorola, dass der Verkaufspreis zu niedrig gewesen wäre an Ha. Google. Wir haben gelacht, weil wir haben ja eine Wertsteigerung von 63% und insofern ist diese Aussage überhaupt nicht Ja. verständlich. Null. Und ich gehe davon aus, ich sage es jetzt ganz offen, ich denke, dass dieser Mann von einem der großen Konkurrenten in den Griff genommen worden ist, dass der einfach klagt. Ja, also das sehe ich eigentlich genauso. Entweder hat der halt noch andere Interessen, ja. Vielleicht hat er noch jede Menge Apple-Aktien, ja, oder so, ja, und hat jetzt Angst, dass die bald nicht mehr so viel wert sind, wenn dieses Joint Venture in Kraft tritt. Aber Ganz klar ist, dass es natürlich keinen Bestand hat. Ich hoffe, dass es möglichst schnell abgewiesen wird. In den USA gibt es halt leider immer die Probleme, dass sich solche Sachen ziemlich lange ziehen können. Das heißt, wenn der erstmal wie heißt es? Ach, Schweizer, gibt es so einen speziellen Begriff Vielleicht dazu? kann man Class dadurch, durch Action diese Law. Klage, die Motorola-Übernahme so weit verzögern, dass das ist nämlich, denke ich, nämlich der strategische Hintergrund, dass man damit einfach nur die Übernahme so weit verzögern will, um entsprechend reagieren zu können. Also wenn der diesen Class Action Lawsuit Status bekommt, dann kann es ziemlich lange dauern, bis diese Übernahme stattfindet. Ich hoffe, dass es abgelehnt wird, weil nämlich ja die Aussage ist halt, dass das unterbezahlt wäre. Also Google hätte zu wenig bezahlt dafür, was natürlich totaler Blödsinn ist. Google hat also wesentlich mehr gezahlt, als dieses Unternehmen wert ist. Viel mehr sogar. So viel mehr sogar, dass einige Analysten sogar sagen, Google hätte zu viel bezahlt. Und das nämlich negativ sehen. Deswegen ging auch die Google Aktie etwas zurück nach dem Kauf. Ja, also sie ist etwas gefallen. Weil nämlich viele gesehen haben, dass sie viel zu viel, also weit über dem Wert gekauft wurde. Ja. Und, 63,3%. genau. Und der sagt, der Typ sagt, Google hätte zu wenig bezahlt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der kriegt den Rachen nicht voll genug, wie wir es heute mit unserem Perverskapitalismus ja schon oft sehen. Oder er ist wirklich in irgendeiner Form, sage ich mal, angehalten, das Ganze ins Schleudern zu bringen. Und das Zweite vermute ich. Aber gut, wollen wir hier nicht irgendwelche Äußerungen machen, nicht werden wir vielleicht auch noch verklagt. Was auf jeden Fall interessant ist noch, was diese ganzen Klagen und Patentvolker und so weiter betrifft. Ich habe eine neue schöne Grafik, die habe ich verlinkt, die kann sich später jeder mal angucken. Und zwar aus dem Reuters-Blog ist das Ganze. Und ist grafisch ein bisschen besser gemacht als die letzte Patent-Polka-Grafik. Übersichtlicher vor allen Dingen gemacht, aber wenn man sich das anguckt, wird's einem schlecht. Also es ist ein Wirrwarr von Pfeilen, wer wen, warum und wieso verklagt. Ist auf jeden Also, Fall mal ein Spaß reinzugucken. wenn Insbesondere, es gibt noch eine, also es gibt zwei Grafiken. Es gibt einmal eine so eine Art Blockgrafik, sage ich mal, mit Pipelines. Und es gibt eine, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, das war eine andere Seite. Ich nehme alles zurück, da ist nur die eine Grafik drin. Ja, ich hatte mehrere Seiten auf. okay. Ich sehe gerade, Also, weil ich es gab einen, hat sich jemand auch die Mühe gemacht, uns so eine Art Netzwerk, so biologisches Netzwerk zu zeichnen. Und da steht nämlich so in der Mitte allen Übels steht nämlich eine Firma, die eigentlich mit allem irgendwie verstrickt ist. Und diese Firma fängt mit A an. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. Also ich muss mal sagen, wenn wir jetzt nicht hier Teil dieser Klagepolga werden wollten, ja, also dann würde ich jetzt sagen, ich spiele mal kurz einen Titel von Wirt El Jankovic ein, ja, als Sue, ja. Aber wahrscheinlich würden wir dann auch verklagt werden, ja, von der GEMA. Deswegen lasse ich es mal. Aber vielleicht kann man sich ja mal anderweitig anhören. Das Video gibt es sogar kostenlos bei Wirt El Jankovic auf der Webseite. Im Internet kann man das abrufen. Das nennt sich Eile zu, ja. Da kannst du auch Und einen Link mit reinhauen, oder? das ist aus, ja, muss mal gucken, ob ich noch finde. Das ist aus dem Album, aha, Mensch, jetzt fällt mir der Name des Albums nicht mehr ein. Das war nämlich sehr komisch. Also es war nie, ist jetzt nicht das Aktuelle, sondern das Album vorher, wo auch dieses White and Nerdy Ja, drauf ist. geil. Das ist Ja, richtig klasse. und da, also der Text von Alsu, ja, trifft da genau zu. Ja. Wirklich. Dann habe ich eigentlich nur noch eine nicht App-Nachricht. Und zwar, es kommen von Logitech ganz, ganz tolle Lautsprecher. Aha. Also ich finde die richtig klasse. Die sind in so einer Lautsprecher. Röhrenform. Ja, und können, ja, man legt das Tablet dann drauf und hat dadurch eine gewisse Schräge, was manchmal ganz praktisch ist, wenn man auf dem Tisch hat, und hat gleichzeitig halt schon etwas stärkere Lautsprecher als die, die drinnen sind. Und angeschlossen wird es einfach per Klinke. Und dann gibt es noch so eine schöne, ja, Transporttasche dazu von Logitech. Also sieht ganz nett aus. Ich finde auch die Idee ziemlich gut. Und auf jeden Fall leisten die ein bisschen mehr als die Lautsprecher vom Tablet. Die sind ja meistens nicht so der Mega-Hit. Und was allerdings ein klein bisschen negativ ist, ich finde den Preis relativ hoch. Also Ja, das Ding soll Logitech. 39 Euro kosten, UVP. Und das finde ich vielleicht ein bisschen viel für einen kleinen Lautsprecher, nur weil man den mitnehmen kann und weil man das Tablet drauflegen kann. Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir sehr gut. Okay. Ja. Okay. Und das was? Bitte? Nee, noch nicht ganz. Wir haben ja noch Apps. Ja, wollte ich gerade eben sagen, wenn du nicht wieder so komische Töne von dir gegeben hättest, ja, Was für Töne habe ich denn irgendwie gegeben? hast du halt Probleme, Was ja. denn? Also die Apps der Woche, genau. Und ich lasse dich mal anfangen, dafür als Strafe, weil du eben wieder so komisch gegrunzt hast. Nein, das erinnert einen dann wieder an, wie hieß das damals? Wie hieß denn das damals? Ich weiß ja gar nicht mal, was du meinst. Doom, genau. Doom, die Geräusche von Doom im Hintergrund. Nein. Und zwar meine App, wer wird reich, beziehungsweise Who Becomes Rich? Bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Und es ist simpel, aber macht tierisch Laune. Ist ein Fragespiel und man hat eine Frage und kann mit vier entsprechenden ABCD-Antworten jeweils um einen Schritt weiterkommen, so wie man das aus den Sendungen Wer wird Millionär und tralala kennt. Nur es ist ganz simpel gehalten. Er lädt diese Fragen einfach runter, gibt massig davon und ja, sobald man eine falsch hat, ist Ende. Und dann kannst du einen Highscore eintragen. Also, das ist wirklich so für zwischendurch super klasse gemacht. Auch die Fragen sind umfangreich und teilweise leicht, teilweise aber auch sehr schwer. Insgesamt 1200 Fragen hat der Fragensatz und da online, sag ich mal, immer wieder runtergeladen werden kann, ist das stetig steigend. Okay. Themen gibt es dann von Musik bis Politik, Recht, Informatik, Reisen, alles Mögliche. Ich hab da jetzt immer wieder mal, wenn man so auf Toilette ist oder so in der Mittagspause mal, immer wieder mal gespielt und es hat einen gewissen Suchtfaktor, gerade weil es so simpel ist. Ein Klo-Faktor. Nö, warum nicht? Ich meine, was macht man denn auf dem Klo? Ich meine, da hat man ja Zeit zum Lesen oder zum Zocken. Das Okay. ist halt das Schöne vom Android-Zeitalter, ne? Das der harte die harte Testumgebung beim Andcast, ja, das Klo. Ja, und das HTC, Gott sei Dank gibt es noch, ich meine, die haben ja Mikrofon, Gott sei Dank gibt es noch kein Schnüffelfon, weil dann würde das HTC wahrscheinlich ein Reset machen. Okay. Aber Naja. hey, nein, also es ist auf jeden Fall wert, das Programm ist auch überschaubar groß, mit unter einem B, also 917 Kilobyte Größe, und es ist es auf jeden Fall wert, dieses Megabyte für dieses Programm zu verbraten. Ein paar Megabyte mehr, aber per App2SD zu installieren, ist meine App of the Week. Und das hört man schon, das ist ein schönes Spiel. Es nennt sich Blue Kids. Du könntest auch Blue Kids sagen. Ja. Und wie man vielleicht am Sound hören kann, hört sich so nach 8-Bit an. Und genau dieser Look hat auch das Spiel. Ein 8-Bit-Look. Ja. Und da. Ja, es läuft sogar hier auf dem Galaxy Tab wunderbar. Schau jetzt mal hier in den Videostream. Ja. Skaliert schön hoch, läuft flüssig am Galaxy Tab 7 Zoll und auch auf dem Nexus S. Andere Geräte habe ich jetzt noch nicht probiert. Und ja, was muss man machen? Das ist so ein Plattformspiel. Jump'n'Run. Tja, das ist das, lässt grüßen, oder wie? Ja, nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall so vom Stil her. Und von der Grafik eben, wie gesagt, so 8-Bits Grafik. Richtig schön. Und jetzt gehe ich gleich kaputt hier. Ja. Und ja, macht riesen Laune. Also im Prinzip ist es so, man muss alle Gegner, die da reinkommen ins Spielfeld, muss man, jetzt bin ich hin, muss man eben killen. Und da hat man eine gewisse Anzahl von, oder eine gewisse Größe von Energiebalken. Und ja, es ist nicht, es scrollt nicht dabei, sondern es ist immer ein Level auf dem Bildschirm. Und den muss man dann so lösen. Ja, und erst dann kommt wieder der nächste Level. Also das scrollt nichts. Ah, und es ist wirklich sehr, sehr schön. Also das macht richtig Laune. Und dieses 8-Bit-Flair ist eben da sehr, sehr schön rübergebracht. Und man könnte meinen, das sei so ein C64-Game. Ja, oder so ein SNES-Spiel. Aber es ist in Wirklichkeit halt keine Emulation oder kein altes Spiel, sondern ein ganz neues und eben auch ein bisschen neue Spielidee, wenn es auch eben an so einen Plattform-Jump'n'Run angelehnt ist, wie eben dieses Original Super Mario Bros. Beziehungsweise Gianna Sisters. Aber wie gesagt, es scrollt nicht, es ist ein fester Screen, auf dem das dann abgeht bis zum nächsten. Aufgebaut ist es vom Level her, vom Level-System her so ein bisschen wie Angry Birds. Das heißt, man kann ein Level nach dem anderen durchspielen und wenn man ein Level geschafft hat, dann kann man den auch jederzeit wieder separat aufrufen und man kriegt dann eben Sterne, je nachdem wie gut, schnell und fehlerfrei man das Level gelöst hat. Und insgesamt macht es dann eben riesig Spaß. Dieses Blue Kid, also B-L-O-O heißt es KID. Also man könnte es auch Blokit sagen dazu, weil es ist von einem deutschen Entwickler übrigens. Der nennt sich Eiswuchse. Was immer das auch bedeutet. Weißt du, an wen mich oder an was mich das erinnert? Ja, was denn? An Bubble Bobble ein bisschen. Ja, ja, möglicherweise, richtig, richtig. Aber halt ihr auch, wie gesagt, es scrollt nicht und es ist wirklich schön gemacht, neues Spiel, schon kein Remake, auch wenn es so aussieht, als ob das aus den frühen 90ern kommt, das Spiel. Ja, gut, dann also schön. Ich werde es mir vielleicht auf meinem Arcos mal reinfüllen, aber kostenlos für Schwingerbeit ist halt wirklich kein Pappenspiel. Ja, ist übrigens kostenlos. Ja, also Tatsache, das ist ohne Werbeeinblendung kostenlos. Sehr schön. Norton wird jetzt sagen, aufpassen vor Viren, aber Leute, lasst mich verarschen. Was? Wie kommst du denn jetzt auf das, Theor? Nein. Weil die zu allem das sagen. Ach, sagt, ja, aber wie kommst du jetzt da drauf bei dem Spiel? Ja, eieiei. So was kostenlos ist. Oh Mann. Nein, war natürlich nur Spaß. Ach, Norton. Oh nein. Das hat mir loslassen, weil egal was gehen. Ist heute, sagen die, oh, Vorsicht, um Gottes Willen. Oh. Also ich möchte meine Mails abrufen, um Gottes Willen bloß nicht. Keine Mails abrufen, nein. Da wird wahrscheinlich von dem Ort, den du wählst, ein Virus übertragen. Also nein, also. Ich hab gemerkt, bei den allermeisten Virenkiller ist es so, auf dem PC, auf Windows habe ich das noch deutlich gemerkt, ja. Also Windows läuft am besten, ja, wenn kein Virenschutz installiert ist. Dann läuft's am besten. Also Norton, ja, gut, Norton und wie die alle heißen, Kaspersky und so weiter. Mag ja sein, dass die mich gegen Viren schützen, aber ja, der PC sollte halt auch noch funktionieren. Ja, genau. Nun gut, unglaublich, wir haben es geschafft. Schöne Sendung. Ja, wir waren heute schnell, ja. Das heißt, die kann schon mal... Da können wir auch mal pünktlich Feierabend machen. Ja, ausnahmsweise. Ne? Ja. Ich will was loswerden, ja? Ja, aber schnell. Und zwar wurde ich korrigiert. Ich habe vorhin den Kollegen Steve Kai genannt. Er spricht sich aber wohl Steve Kay. Oh, gut, alles klar. Gominasai. Er sagt hier ganz klar, da spricht man Englisch aus. Dann werde ich das einfach mal Englisch aussprechen. Cool. Steve Kay. Gut. Gominasai, gozaimasu, Steve Kay. Ja. So, dann war's das für heute. Ihr könnt uns erreichen unter Twitter @AndroidCast, Facebook @Uncastpage, E-Mail uncast@thenetcast.com und die Seite findet ihr ja unter uncast.thenetcast.com, immer Näherzahl beachten mit S hinten dran. Oh, und dort könnt ihr auch noch Kommentare hinterlassen und auch alle Links zu den in der Sendung besprochenen Themen könnt ihr dort finden. Ich werde nochmal einen Link zu dem Video von Wirt Eljenkovic Azuya reinsetzen. Ja. Und dann könnt ihr euch das auch mal zu Gemüte finden. In dem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Tschüss. Sayonara. World.